Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Willkommen an alle, liebe Piraten. Gott sei Dank ist die Cornelia Otto jetzt auch eingetroffen. Wie gesagt, der Zug hatte Verspätung. Das fällt unter die Rubrik Deutsche Bahn und das Thema ist im Augenblick auch brandaktuell. Schön, dass du da bist. Ja, jetzt ist das Podium soweit komplett. Wir haben nochmal ausgetauscht. Den Nico Kern, der nachher noch auf einem anderen Panel sitzt, hat darum gebeten, dass doch sein Fraktionsvorsitzender an seiner Stelle hier sitzt. Vielen Dank dafür, Joachim, dass du das mitmachst. Dann unsere zwei Gäste sind einmal Uwe Foulon, bis 2011 in der Geschäftsführung von Verdi und hat sich dort auch lange mit der Euro-Krise aus der Sicht der Gewerkschaften beschäftigt. Willkommen. Unser anderer Gast links ist Peter Wahl, der schon seit Gründungszeiten von Attac 99 in der Beobachtung der Finanzmärkte und dann später bei Reed, das kann er dann nochmal selbst erklären, das ist einer der Mitgliedsunternehmen von Finance Watch. Die sind vor 2 Jahren in einem Aufruf von hilflosen Europaparlamentariern gegründet worden, als die gerufen haben, bei all dieser Gesetzgebung, die wir hier machen müssen, was die Finanzmärkte angeht, haben wir nur Vorschläge von der Bankenlobby und keine andere. Und daraufhin wurde dann die NGO Finance Watch gegründet. Auch willkommen an Sie. Ja, super, Thomas. Sonne scheint in Frankfurt. Was ich gut fand in der Einführungsrede von unserem Vorsitzenden Bundesbernd, dass er reflektiert hat, dass die alten ökonomischen Gegebenheiten, die so lange uns verkauft worden ist oder sind, und zwar, dass mit dem, dass die Notenbank über den Zins die Konjunktursteuerung praktisch machen kann und so weiter, dass da irgendwie für ihn auch als Sozialwissenschaftler, der jetzt kein Ökonom ist, irgendwas nicht stimmen kann, ist, glaube ich, eine der vielen Entmythifizierungen, die in dieser uns seit 2007, 2008 begleitenden Finanzkrise vorstatten gegangen ist. Es ist erstaunlich, wie viele alte ökonomische Weisheiten mittlerweile in Frage gestellt werden, offen im Raum. Es ist da ein Prozess im Gange, den wir noch vor 2, 3 Jahren überhaupt nicht in der Art und Weise erhoffen durften. Aber eine Krise wie die, die stattgefunden hat, ist eine, die lange, lange langsam dann ins Bewusstsein wirkt. Und man erinnert sich, vor 80 Jahren bei der ersten großen Krise hat es 20 Jahre gedauert, bis die Krisebewältigung wirklich politisch umgesetzt werden konnte. Das hat Dirk Bezel mal von der Uni Groningen gesagt. Wir hoffen, dass es diesmal nicht ganz so lange dauern wird. Wir haben jetzt 5 Jahre seit Lehman. Und ja, ich versuche jetzt mal anzufangen. Eine ganz kurze Einschätzung von allen Beteiligten, wie diese Krisensituation, also nur eine ganz kurze Vergangenheitsbetrachtung, dass wir relativ schnell in die Gegenwart kommen, was uns heute umtreibt, damit wir dann perspektivisch dann dem Thema neue Wirtschaftsordnung, welche Perspektiven haben wir? Wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir den Zustand wiederherstellen, wie er vorher war? Das kann es ja eigentlich nicht sein, sondern wir wollen ja was Neues. Aber wir müssen trotzdem ganz kurz reflektieren, wie es dazu kam, aber das möglichst kurz. Da möchte ich die Frage stellen, Cornelia, wie hat denn diese ganze Krise, du beschäftigst dich ja in deinem Studium damit, wie hat die dich begleitet, wie hat die auf dich gewirkt und was hast du für einen Entwicklungsprozess mitgemacht während der letzten 5 Jahre? So, Test geht. Das sind jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal. Also erstmal haben wir gesehen, dass die umfassenden Deregulierungen der Finanzmärkte, die in den letzten Jahrzehnten ja durchgeführt wurden, seit den 80er Jahren, dass die dahin geführt haben, dass eben die Instabilität der Finanzmärkte zugenommen hat. Dazu ist es zu einer Entwicklung gekommen, dass der Finanzmarkt ganz stark von Algorithmen bestimmt werden, die automatisiert reagieren. Das ist unter anderem der automatisierte Handel und der Hochfrequenzhandel. Und hier reagieren Maschinen auf Entwicklungen, ohne die tatsächliche Ausgangssituation der Wirtschaft dahinter noch im Auge zu haben. Und das führt halt zu einer großen Krisenanfälligkeit. Gleichzeitig sind immer neue verbriefte Produkte auf den Markt gekommen, von denen kaum jemand am Ende noch wusste, was da eigentlich tatsächlich dahinter steckt. Also das Schlagwort sind hier die Private Equity Fonds, die Subprime Mortgages, die tatsächlich dazu geführt haben, dass letztendlich faule Hypothekenkredite verbrieft wurden, so lange verbrieft wurden, also immer wieder in neue kleine Schächtelchen verpackt, bis diese Verpackung dann AAA-Wertung bekommen haben und auf dem Markt gehandelt wurden, ohne zu wissen, dass sich das Ganze halt auf einem absolut maroden Fundament befindet. Dass das zusammenbrechen musste, war voraussehbar, vielleicht nicht für jeden, aber für einige. Und was wir dann erlebt haben 2008, 2009, ist genau das, diesen Zusammenbruch dieser maroden Fundamente. Und wenn man hier Märkte, die eine gewisse Krisenanfälligkeit inhärent besitzen, so weit dereguliert, dass keine Kontrollmechanismen mehr da sind und keine Stabilitätsmechanismen da sind, dann passiert eben genau sowas, dass wir in solche Finanzkrisen kommen, die dann wiederum auch auf die Realwirtschaft gravierende Auswirkungen haben und ganze Staaten, wie wir sehen, jetzt in Situationen bringen, wo sie tatsächlich ums Überleben kämpfen müssen. Gut, bei Griechenland war es jetzt nicht nur die Finanzkrise, aber bei Spanien, die Krise in Spanien ist hauptsächlich auch eine Immobilienspekulationskrise. Und wir Piraten fordern da jetzt ja auch umfangreiche Dinge und ich denke, das werden wir im Rahmen dieses Panels jetzt auch ausdiskutieren. Danke, Cornelia. Wer möchte da noch was dazu ergänzen, aus seiner Sicht? Okay, Paul. Ja, klar. Im Grunde genommen alles das, was Cornelia gesagt hat, dem kann ich nur zustimmen. Ich möchte nur an einen besonderen Punkt nochmal erinnern, wie das losgegangen ist in den USA vor 5 Jahren, nämlich diese Immobilienspekulationsblase. Das war eigentlich der Wunsch, so etwas wie ja auch ein Stück Gerechtigkeit zu erzeugen. Nur man hat eben nicht irgendwelche existierenden Renditen an die US-Bürger ausgeschüttet oder denen gegeben, damit die sich Häuschen bauen, sondern das wurde alles kreditfinanziert. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Geschichten, dass selbst die Deutsche Bank dort bei Enteignungsvorhaben in den USA vorstellig geworden ist. Damit ging ja alles los. Damit ist dann Lehman Brothers ins Schleudern gekommen und dann der ganze Rest, den Cornelia geschildert hat. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass es tatsächlich nichts gibt, was wir eigentlich dringend bräuchten, sowas wie eine, ich sag mal, Weltfinanzaufsicht. Und es gibt auch keine Kontrolle des internationalen Kapitalverkehrs. Und da möchte ich daran erinnern, dass wir Piraten uns dort besonders hervortun sollten, auch im Wahlkampf. Denn wir sind diejenigen, behaupte ich mal, die das Internet am besten verstehen. Und diese Finanzgeschäfte, auch der Hochfrequenzhandel, den Cornelia erwähnt hat, wären natürlich ohne das Internet so gut wie gar nicht möglich. Und es gibt auch kein globales Gericht, bei dem transnational operierende Konzerne wegen Verletzung von Menschen, Arbeits- oder Geschäftsrechten oder was auch immer verklagt werden könnten. Das gibt es nicht. Mir ist letztens ein Fall zu Ohren gekommen von Daimler-Benz Argentinien, die offensichtlich mit dem Pinochet-Regime vor einiger Zeit kooperiert haben, wo tatsächlich Leute aus dem Betriebsrat von Daimler-Benz entschwunden sind. Und es gibt eine deutsche Journalistin, die versucht interessanterweise momentan einen Prozess da durchzubringen, und zwar vor dem US Supreme Court, weil das ist der einzige Gerichtshof, bei dem wohl sowas geht, weil das noch in die Zeit fällt, wo Daimler mit Chrysler zusammengehangen hat. Und es gibt natürlich auch keine globalen, man denkt an die Steuerpflichten für die Globalisierungsgewinner, was dazu führt, dass Kapital immer mehr akkumuliert. Ich sagte es gerade, 355% hat das der Derivatehandel hat ein Volumen von 355% gegenüber dem Weltbruttosozialprodukt und die dort in Anführungszeichen leistungslos erwirtschafteten Kapitalansammlungen suchen wieder Investitionsmöglichkeiten und die sorgen dafür, dass die Realwirtschaft ausblutet. Das wäre es von meiner Seite erstmal. Ja, was ist da passiert? Ich versuche das mal in kurzen Worten, wobei das schwer ist, weil viel passiert ist. Was ist da passiert? Also 2007, 2008 hat es gecrashed und zwar massiv in den Finanzmärkten. ist beschrieben worden, spekulative Produkte und. Deregulierung der Finanzmärkte haben das möglich gemacht. Kleiner Einschub, es ist nicht sozusagen die Ursache in der Gier der Banker zu sehen, sondern es ist sozusagen in den Gesetzgebungen, in den Deregulierungen zu sehen, die dann wiederum natürlich die Gier, die ja vorhanden ist, entfacht hat. Also das muss man, glaube ich, sehr deutlich sagen. Deregulierung heißt, die Finanzmärkte sind eben immer lascher und lockerer geregelt worden gesetzlich. Die Finanzaufsicht hat wenig Kompetenzen bekommen. Es hat richtig gecrasht, und zwar so gecrasht, dass nicht nur sozusagen in den Finanzmärkten die Krise sich abspielte, sondern dass diese Krise sich auf die gesamte Wirtschaft und man muss auch sagen Gesellschaft sich ausgebreitet hat. Das kann man ablesen, beispielsweise die deutsche Volkswirtschaft ist im Jahre 2009 um über 5% geschrumpft. Das ist ein historischer Wert, einmalig. Und das ist sozusagen die direkte Folge dieser Finanzmarktkrise. Und nicht nur die deutsche Wirtschaft ist geschrumpft, sondern die europäische, weltweit ist die Wirtschaft geschrumpft. Also man sieht, wie sehr sozusagen diese Finanzmarktkrise, das Tun der Banker, wenn man es mal populistisch formuliert, wie sich das negativ auf die gesamte Wirtschaft, auf die Gesellschaft ausgewirkt hat. Und das hat natürlich eine ganze Reihe an Ursachen. Also da kann man ein ganzes Bündel an Ursachen sozusagen aufführen. Das würde jetzt hier viel zu weit führen. Aber 2, 3 Kernursachen würde ich ganz gerne schildern, weil das hat natürlich damit zu tun, wie wollen wir zukünftig sozusagen die Wirtschaft, die Gesellschaft gestalten. Da muss man ja wissen, was sind denn die Hauptursachen gewesen, um da nämlich anzusetzen. Und eine Hauptursache ist die sozusagen Entkopplung, muss man sagen, die Entkopplung des weltweit betrachtet, aber auch in Deutschland und Europa, die Entkopplung des Finanzvermögens auf der einen Seite von der Realwirtschaft auf der anderen Seite. Wir haben in den letzten 30 Jahren, man kann die Statistiken, ich habe sie als Folie dabei, könnt sie an die Wand werfen, kann man sehen, dass das Brutto, sogenannte Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt weltweit, dass das um das 6-fache gestiegen ist. Das ist natürlich schon eine ganz ansehnliche Steigerung. Weltweit um das 6-fache ist das alles, was wir produziert haben an Güter und Dienstleistungen, gestiegen. Und das Finanzvermögen ist jetzt nicht etwa auch um das 6-fache gestiegen, auch nicht um das 7- oder 8-fache gestiegen. Das Finanzvermögen ist in den letzten 30 Jahren um das 17-fache gestiegen, um das 17-fache. Das heißt, das hat sich sozusagen völlig auseinanderentwickelt, völlig entkoppelt. Und man kann das auch an allen möglichen Statistiken erkennen, wenn man sich beispielsweise die Investitionen nominal und real der Unternehmen in die Realwirtschaft anschaut. Da sieht man, dass die Investitionen zwar auch gestiegen sind, aber die sogenannten Investitionen auf den Finanzmärkten in spekulative Produkte sind weitaus mehr gestiegen. Das heißt, es wurde im Prinzip, vereinfacht gesagt, wesentlich mehr spekuliert als investiert. Wesentlich mehr mit den gerade genannten Derivaten und was da alles sozusagen in der Giftküche von Mathematikern in den Banken sozusagen zusammengebraut worden ist, ja, wurde also immer mehr und mehr spekuliert. Man versuchte aus Geld mehr Geld zu machen, ohne dass das eine produktionswirtschaftliche Basis hat. Das ist sozusagen ein Kernelement der bestehenden Wirtschaftsordnung, des bestehenden Systems, und das ist eine der Kernursachen. Hinzu kommt die völlig ungleiche Entwicklung in den letzten 30 Jahren von Einkommen aus Lohn- oder Erwerbsarbeit, also der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auf der einen Seite, und dem Einkommen aus Gewinnen und Vermögen. Auch das ist total auseinandergegangen in den letzten 30 Jahren. Die Einkommen aus Vermögen, aus Gewinnen sind drastisch, sagen wir mal, wenn man die Kurve da anmalen würde, in den Himmel geschossen. Und die entsprechenden Einkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nominal, gerade mal um 5 Prozentpunkte, wenn man den Index nimmt, in den letzten 10 Jahren um 5 Prozentpunkte gestiegen. Real in Deutschland sogar gibt es Einkommensverluste. Real haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der deutschen Wirtschaft weniger als vor 10 Jahren. Und auch das wiederum ist mit eine Ursache dafür, dass eben die wirklich reichen Unternehmen und auch die reichen Bürgerinnen und Bürger, dass die sozusagen ihren Reichtum gemehrt haben, Die Reichen wurden immer reicher, die Armen wurden immer ärmer und haben es zunehmend an den Finanzmärkten angelegt. Und dann kommt eben hinzu, dass das Ganze politisch abgesichert worden ist, mit dem Hinweis, wir müssen Anreizpolitik machen. Anreizpolitik heißt nichts anderes, den Unternehmen gute Bedingungen geben, damit sie möglichst Beschäftigte einstellen, damit sie möglichst wachsen können und, und. Dann hat man die Steuern gesenkt und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht weiter ausführen. Das heißt, die Unternehmen haben ihre Anreize bekommen, haben ihre Gewinne gesteigert, aber was man sich davon versprochen hat, nämlich das Wachstum in der Wirtschaft, das Wachstum an Beschäftigung ist auf der Strecke geblieben. Das hat es nicht gegeben, weil eben mit diesem Mehr an Gewinnen wieder mehr von den sogenannten Finanzinnovationen nachgefragt worden sind. Das Ganze natürlich alles über das Bankensystem. Ja, und das hat dann eben zu all diesen Verwerfungen geführt. Letztendlich ist es so, dass man natürlich nicht auf Dauer, das geht einfach ökonomisch nicht, dass auf Dauer das Finanzvolumen sich entkoppelt von der Realwirtschaft. Das kann nicht funktionieren, das kann zeitweise funktionieren. Das hat jetzt in den letzten 10, 20 Jahren so funktioniert und dann hat es gekracht. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt müssen wir gucken, wie wir den Salat abräumen. Danke, Herr Foulon. Herr Wahl, Sie sind als Nächster dran, aber Ihnen möchte ich, glaube ich, eine weitergehende Frage mit auf den Weg geben. Herr Foulon hat eben beschrieben, es ist eine lange Zeit gut gegangen. Was ist da gut gegangen? Wir haben einen Begriff dafür gehabt, es hieß die Great Moderation. Wenn wir uns erinnern, seit Anfang der 80er Jahre hat die Deregulierung begonnen in Amerika und in England, the Big Bang 1986 in London. Danach hat die Notenbank bei jedem Einbruch der Konjunktur wie folgt reagiert. Sie hat praktisch eine Liquiditätsschwemme freigesetzt, um das sofort aufzufangen. Und man hat gesagt, man hat den Glauben vermittelt von der Ökonomie und den Notenbankern, es wäre eine Zeit angebrochen, dafür steht der Begriff Great Moderation, dass man praktisch die Konjunktur über die Finanzmärkte und über diese Instrumentarien der Zentralbank steuern kann. Ist das eine Illusion gewesen? Ist diese Illusion 2007 geplatzt? Ja, diese Illusion ist natürlich geplatzt, denn die ganze Geldmengentheorie hat sich im Grunde ebenfalls als Krisenopfer erwiesen. Es gibt ja viele Krisenopfer und ich glaube, was relativ wenig diskutiert wird, ein Krisenopfer ist im Grunde die neoklassische Theorie, die davon ausgegangen ist, dass Finanzmärkte sich selbst regulieren könnten, dass Finanzmärkte stabil seien. Ich kann mich noch wunderbar erinnern, nach dem Gipfel von Heiligendamm war ich auf einer Veranstaltung im Hauptquartier der SPD in Berlin, wo Herr Ackermann sprach. Und wir hatten davor in dem ganzen Heiligendamm-Prozess gefordert, dass Hedgefonds reguliert würden und Derivate, weil wir die für gefährlich hielten seinerzeit. Ja. Und da sagte Herr Ackermann wörtlich, die neuen Akteure, und damit meinte er Hedgefonds, Private Equity Fonds und andere, und die neuen Instrumente, also die Kreditverbriefungen, all diese Derivate, haben das System viel sicherer gemacht, als es jemals in der Vergangenheit war. Also nicht nur die Theorie war falsch, sondern auch jene Akteure, die das System betrieben haben, die an der Spitze gestanden haben, wie Ackermann, hatten es nicht verstanden. Zumindest will ich das mal zu seinen Gunsten annehmen, dass er nicht so zynisch war und wusste, dass das crasht und trotzdem weitermacht. Das Gleiche bezieht sich natürlich auf die Politiker, auf die Finanzminister, auch heutige, sagen wir mal, Kanzlerkandidaten, die damals als Finanzminister aktiv waren, die noch im September 2008 der Meinung waren, das Ganze sei ein Thema, diese Krise, das betrifft nur die Amerikaner, unser europäisches System und vor allem unser deutsches System ist viel sicherer. Also insofern, wie gesagt, unter den Krisenopfern die Theorie und das ganze Leitbild des marktorientierten und ausschließlich auf die Effizienz und die Stabilität und die Selbstregulierungskräfte des Marktes setzende Theorie hat sich als Irrtum erwiesen und nochmal konkret auf die Geldmengentheorie zu kommen. Wenn sie stimmen würde, müssten wir heute eine Wahnsinnsinflation haben, denn selbstverständlich sind solche Massen von Quantitative Easing in den USA oder hier jetzt die Programme der EZB in Billionenhöhe, mit denen die Finanzmärkte überspült werden, derart derartige Summen, wenn die Theorie stimmen würde, wären wir wahrscheinlich bei einer Hyperinflation. Also insofern falsch. Aber darf ich noch mal eine Bemerkung machen zu der eher grundsätzlichen Frage, die Sie gleich am Anfang gestellt haben. Ich möchte das, was die anderen Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen gesagt haben, noch mal zuspitzen. Im Grunde hat sich seit 1980 ungefähr ein eigenständiger und neuer Typus von Wirtschaftsweise herausgebildet, den man als kapitalmarktgetriebenen Kapitalismus bezeichnen könnte. Neutral kann man von Financialization, von Finanzialisierung reden, oder in keynesianischer Tradition spricht man vom Casino-Kapitalismus. Ja. Das heißt, es hat sich ein System herausgebildet, in dem das Grundverhältnis zwischen Finanzsektor und Realwirtschaft umgekehrt worden ist. Klassisch, und das kann man auch übrigens heute noch in den Lehrbüchern lesen, das ist natürlich falsch heute, aber klassisch heißt es, der Finanzsektor ist ein Dienstleister für die Realwirtschaft. Er macht zum einen den Zahlungsverkehr, hat dazu organisieren, unsere Kontenbewegungen für Wirtschaft und Privathaushalte, und zweitens hat er Kredite zur Verfügung zu stellen, damit die Wirtschaft, wenn sie investieren will, entsprechend Geld zur Verfügung hat. Das ist die klassische Funktion, und das ist also eine Dienstleistung, eine untergeordnete, eine nachgeordnete Funktion des Finanzsektors. Und dieses Verhältnis, das tatsächlich in den ersten 30 Jahren, 40 Jahren nach dem Krieg so war, hat sich umgedreht, und der Finanzsektor ist zum dominanten Sektor insgesamt in den hochindustrialisierten Ländern im Westen geworden. Und mit all den fatalen Konsequenzen, die jetzt genannt worden sind, und noch anderen. Und diese Dominanz zeigt sich zum einen natürlich quantitativ, es ist schon eine Zahl genannt worden, das Verhältnis zwischen Derivaten im Vergleich zum realen BIP in der Welt oder auch die Vermögensentwicklung. All das zeigt diese Auseinanderentwicklung, und die Herausforderung im Grunde, vor dem man heute steht, ist, wenn man über Reformen spricht, dieses Verhältnis wieder umzukehren und den Finanzsektor wieder zum Dienstleister, zum nachgeordneten, untergeordneten Funktionsträger für die Realwirtschaft zu machen. Um es mal ein bisschen metaphorisch zuzuspitzen, es kommt nicht darauf an, das Casino jetzt sicherer zu machen für die Gambler und sonst wie, sondern es kommt darauf an, es dicht zu machen. Hallo. Also, Volker Hellmeier von der Bremer Landesbank hat gesagt, dass die Amerikaner im Lauf der 80er und 90er Jahre von einer einkommensgetriebenen und gesteuerten Volkswirtschaft umgestellt hätten auf eine vermögenspreisbetriebene. Das haben sie eben ja so versucht anzuschneiden. Das sind zwei andere Begriffe dafür. Wird auch demnächst Gast bei uns in der Mumble-Podiumsdiskussion sein. Das bedeutet ein ganz anderes, eine ganz andere Wirtschafts- und Finanzpolitik letztendlich. Die Notenbanken haben immer darauf reagiert, wenn eine Krise gekommen ist, indem sie also Liquidität zur Verfügung gestellt haben. Greenspan hat gesagt, dieser Überschwang, dieser, so das tituliert 1995, hat er ja eine Warnung rausgegeben, bevor dieser neue Markt und die New Economy Blase entstanden ist. Aber mehr hat er nicht gemacht. Die Notenbanken haben gesagt, eine Blase kann man nicht erkennen. Und die ganze Doktrin damals hat nur auf die Staatsschulden geguckt, hat aber nie auf die privaten Schulden geguckt. Und letztendlich waren es, als die Krise dann ausgebrochen ist, aber die Schulden im Privatsektor und nicht die im Staatssektor eigentlich, die Krise ausgelöst haben. Was kannst du dazu sagen, Cornelia? Ja, generell ist das ja ein vielschichtiges Problem. Und wenn wir von der Krise sprechen, müssen wir erstmal gucken, auf welche Krise wir hier genau schauen. Es gibt ja jetzt die Lehman Brothers Krise, es gibt daraufhin die Staatsschuldenkrise, die aufgrund der Finanzkrise und den Immobilienkrisen in Europa entstanden ist. Und das hat natürlich viele Ursachen und viele Faktoren momentan. Und da muss man sich natürlich auch in jeder Volkswirtschaft angucken, was da genau schiefgelaufen ist. Insofern ist die Frage jetzt nicht einfach pauschal zu beantworten. Das kommt immer ganz drauf an. Was natürlich zu sehen ist, was ein großer Punkt war, weshalb das Ganze so ausgeufert ist, ist auf einer Seite diese absolute Marktgläubigkeit, die geherrscht hat, dahingehend, dass das immer so weitergeht. Also ich habe mich in der letzten Zeit ziemlich viel mit Berichten aus der Bankenwelt auseinandergesetzt, auch aufgrund meiner Bachelorarbeit. Und da kam immer wieder diese Aussage, wir haben geglaubt, das wächst einfach in den Himmel. Das geht einfach immer so weiter. Und diese Idee, dass der Markt, der läuft und man macht unendlich viel Gewinne und es gibt kein Ende des Wachstums, der war irgendwie da. Also und gleichzeitig wurden alle Ansätze dahingehend, das Ganze zu regulieren oder zu sagen, hey, wir müssen mal genau hingucken, was ist da eigentlich gerade los und was das wurde auch weggedrängt. Also es wurden teilweise auch in den Banken selber wurden Maßnahmen ergriffen, um die Aufsichtsbehörden auch da rauszudrängen und auch die, es gibt ja auch in vielen Banken eigene Aufsichtsmechanismen, aber die wurden mehr oder weniger einfach aus dem Ganzen rausgedrängt. Und hier müssen wir natürlich genau gucken. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, wir machen das Ganze einfach dicht. Das würde dann bedeuten, dass man einfach Investmentgeschäfte per se in der Art mit Derivaten und Hochgeschwindigkeitshandel und Hedgefonds verbietet, was ich jetzt nicht so wirklich, wo ich denke, wir müssen vielleicht einen Schritt nach dem anderen machen. Wichtig ist auf jeden Fall, die Geschäftsbanken von den Investmentbanken zu trennen, starke Aufsichtsmechanismen zu schaffen und Regulierung zu schaffen, dass eben zum Beispiel auch dass Ratingagenturen nicht mehr über den Aufstieg und den Fall von ganzen Ländern entscheiden können. Also die ganze Problematik ist sehr, sehr vielschichtig und hier muss man natürlich auf ganz vielen Ebenen gucken, wo man ansetzen kann. Danke, Conny. Du hast jetzt schon das Thema der Regulierungsfragen eröffnet. Ich möchte den Herrn Foulon noch mal ganz kurz bei meiner vorhergehenden These festhalten. Es waren die privaten Schulden, die uns erstmal in die Krise geführt haben und nicht die Staatsschulden. Cornelia hat es ja schon gesagt, die sind erst in der zweiten Stufe dann ins Zentrum gerückt und irgendwie auch, man kann fast sagen, interessengesteuert so ein bisschen. Können Sie dazu sagen, Herr Foulon? Also weder die privaten noch die öffentlichen Schulden sind Haupt- oder Kernursache dieser Finanzmarktkrise nach unseren Analysen, sondern, wie ich vorhin erwähnte, diese Entkoppelung der Finanzvermögen von der Realwirtschaft. Wir haben auch keine Staatsschuldenkrise, wie uns ja der Begriff sozusagen einhämmern soll, denn man muss sich die Entwicklung ansehen. Die Entwicklung war ja die, dass die Finanzmärkte gecrasht sind und infolge dieses Crashs das Wachstum sozusagen nicht nur runterging, sondern die Volkswirtschaften einbrachen. Ich sprach vorhin von den über 5% Minus in Deutschland und so brach das auch sozusagen weltweit ein. Es war sozusagen eine direkte Folge, dass das Wachstum eingebrochen ist. Und insofern war dann auch Griechenland beispielsweise davon negativ betroffen, die natürlich einen höheren Schuldenstand hatten als beispielsweise Deutschland oder auch andere europäische Länder, aber die diesen Schuldenstand immer noch sozusagen verkraftet hatten bis dahin, weil die Wirtschaft ja funktionierte, in Anführungsstriche, jedenfalls Wachstumsraten zu verzeichnen waren, aus denen man dann eben Schulden immer wieder bedient hat. Aber dadurch, wenn ich dann sozusagen nicht mehr die Einnahmen habe, die ich brauche, meine Schulden zu bedienen, dann crasht das Ganze auch sozusagen bei den Staaten. Das heißt, es war die Finanzmarktkrise, die hat sozusagen dann mit der Bankenkrise letztendlich auch dazu geführt, dass es zu höheren Schuldenquoten in den Ländern gekommen ist. Das gilt auch für Deutschland. Also auch Deutschland ist ja jetzt nicht irgendwie sowas wie ein Musterknabe, wie uns immer eingeredet wird, sondern Deutschland hat 60% Verschuldungsquote zu Beginn der Krise gehabt und jetzt liegen wir bei über 80% Verschuldungskrise. Das sind alles sozusagen die Bankenrettungskosten, die da eine Rolle spielen und auch das, was sozusagen an Steuersenkungen durch den Staatseinnahmen verloren gegangen ist. So, das heißt nochmal, aus unserer Analyse heraus hat das weder was mit den privaten noch mit den öffentlichen Schulden zu tun, die jetzt direkt zu dieser Finanzmarktkrise geführt haben, sondern eher diese Entkopplung und diese ungleiche Einkommensverteilung, die Vermögen auf der einen Seite und die Löhne auf der anderen Seite. Und deshalb stellen auch wir fest, wie Peter Wahl das vorhin ja auch gesagt hat, die Politik der Deregulierung, die ja sozusagen diese Finanzmärkte sozusagen erstmal ermöglicht hat, diese spekulativen Finanzprodukte ermöglicht hat, die Politik der Deregulierung, diese neoliberale Politik, Die Märkte machen das schon, man muss sie nur sich selbst überlassen, beziehungsweise sie eher noch fördern. Diese Politik ist gescheitert. Sie ist einfach gescheitert. Das, was wir da an Finanzmarktkrise und Eurokrise haben, also die Finanzmarktkrise hat sich dann zur Eurokrise sozusagen durchgefressen, weiterentwickelt. Das hat eben mit dieser neoliberalen Deregulierungspolitik zu tun und insofern ist sie gescheitert. Und das muss man, glaube ich, wahrnehmen, wenn man jetzt an Rezepte geht. Ich bin jetzt noch gar nicht bei dem Thema Rezepte, aber ich sag schon mal, das, was Sie sagen, ist sozusagen, das werden wir sicherlich noch vertiefen, auch sozusagen von unserer Seite aus ein richtiger Ansatz, aber auch aus dieser Analyse heraus, dass spekulative Produkte letztendlich uns in diese Finanz- und in diese Wirtschaftskrise gebracht haben. Und diese Politik ist gescheitert. Allerdings muss man sagen, obwohl sie gescheitert ist, die machen munter weiter. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass sozusagen ein Gegengewicht und eine andere Politik dagegen gestellt wird. Ja. Das würde ich gleich mal aufgreifen. Und wir sind ja hier sehr konstruktiv und eigentlich kaum kontrovers, was ich persönlich auch sehr angenehm empfinde. Aber ich würde gerne was aufgreifen, was Sie vorhin in einem Nebensatz aber sehr scharf und sehr deutlich gesagt haben, nämlich das Totalversagen der klassischen Theorie. Eigentlich hat das ganze Ding ja angefangen mit Reagan und Thatcher damals, mit den zunehmenden Liberalisierungen, speziell jetzt im US-Markt und dann in Großbritannien. Der springende Punkt, den wir heute haben, die wir uns konkret in einer Wahlkampfsituation befinden, ist ein Problem des Verargumentierens. Der politische Gegner aus dem liberalen Lager spricht von einer Staatsschuldenkrise, das wir hier schon deutlich ausgeführt wurde, ja eigentlich die Folge einer Finanzmarktstabilitätskrise gewesen ist, die wiederum eine Folge von Deregulierung durch politische Entscheidungen gewesen ist. Also da spielt die Agenda 2010 durchaus auch eine Rolle. Das muss man den Roten leider ins Stammbuch schreiben an der Stelle. Und demzufolge eigentlich seit Reagan, und das ist auch so ein bisschen mein Aspekt, weil ich in Nordrhein-Westfalen im Hochschulausschuss bin, kann man Folgendes feststellen. Wir haben in der Fraktion natürlich auch Ausschreibungen gemacht, weil wir Referenten brauchen. Und ich sag mal, versucht heute mal einen kritischen Volkswirten zu finden. Einer, der von dieser Modelltheorie, die momentan en vogue angesagt ist, abweicht und andere Gedanken hat. Den kann man suchen wie eine Stecknadel im Heuhaufen. Die gibt's einfach nicht mehr. Da hat die neoliberale Ideologie in den letzten 20, 30 Jahren wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich sag mal das provokante Wort, wer heute was über Marx lernen will, muss nach Harvard. Die beschäftigen sich nämlich noch und reiben sich an den Thesen dieses alten Kapitaltheoretikers. Das in Deutschland wird man das kaum noch finden. Die beten alle dieses neoliberale Credo an den Hochschulen. Und die Leute, die wir auch für die Fraktion akquirieren konnten, sind zum Teil älteren Semesters, die noch aus einer anderen Denkschule kamen. Das ist ganz, ganz wichtig und wesentlich, wenn wir auch versuchen, innerhalb der Partei oder innerhalb von anderen Organisationen sowas wie volkswirtschaftliches Know-how und einen friedlichen Wettstreit der Modelle aufrechtzuerhalten. Es gibt heute nur dieses eine Modell, was vor die Wand gefahren ist, was der Kollege vorhin erwähnt hat. Das ist eine ganz, ganz bedenkliche Entwicklung. Und wir müssen an der Stelle dem entgegenwirken. Das klassische Argument, was jeder von uns, der auf den Infostand geht, ja hat, ist immer schon mal, ja, aber wir zahlen jetzt für die Griechen. Ne? Man sollte sich mal im stillen Kämmerlein überlegen, wie man diesem Argument begegnet. Hätten wir so etwas wie einen ökonomischen Alphabetisierungsprozess in der deutschen Gesellschaft, hätte eine Partei wie die AfD keine Chance. Aber sie hat eine Chance, weil viele Leute ökonomische Analphabeten sind. Ich rechne mich da zum Teil selber dazu, das muss ich sagen. Punkt. Also ich kann dem auch nur zustimmen. Genau das ist das, diese Marktgläubigkeit aus dieser neoklassischen oder neoliberalen Theorie heraus. Und das wiederum hat aber auch ganz gravierende Folgen, nicht nur für die Realwirtschaft, sondern auch für die ganze Gesellschaft. Weil aufgrund dieser Marktgläubigkeit ist es dahin gekommen, dass eben auch diese neoklassische Idee die Politik angefangen hat zu bestimmen, nämlich maßgeblich Deregulierung, nicht nur im Finanzsektor, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt, Privatisierung von öffentlicher Infrastruktur, von öffentlichen Gütern, die ursprünglich mal mit Steuergeldern bezahlt wurden, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und so weiter. Und hier wird inzwischen aufgrund dieser Dominanz des Finanzmarktes, der sozusagen mit seinen Algorithmen momentan läuft und den Takt vorgibt, ein Takt getrommelt, dem die Realwirtschaft versucht, Schritt zu halten. Und das führt dazu, dass wirklich nur noch quartalsweise Entscheidungen getroffen werden. oder vielleicht gerade noch jahresweise. Also jahresweise ist das Äußerste. Und dann wird wirklich geguckt, das Jahresabschluss, und dann werden Entscheidungen aufgrund dieser Zahlen getroffen. Und da hängen Menschen dran, da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen Konjunkturen dran. Und da hängt auch unsere Zukunft dran. Wenn wir nur noch in Quartalen denken, wenn wir nur noch in Gewinnzahlen denken, dann wird die Gesellschaft irgendwann auch ausgehöhlt, weil einfach hier Regulierungen geschaffen werden, die den Einzelnen gegeneinander ausspielen. Wir haben Standortkonkurrenzen, wir haben momentan Lohndumping auch in Deutschland, wir haben negative Lohnentwicklung, und das hat eine gravierende Auswirkung auf eine Gesellschaft, für unsere Renten, für unsere Zukunft. Wir haben Bildungsinvestitionsrückstand und so weiter, Investitionsrückstand in öffentliche Infrastruktur. Und hier müssen wir auch genau sehen, welche Auswirkungen das hat für uns, und zwar nicht nur hier, sondern auch europaweit. Und das hängt alles ganz klar damit zusammen, dass die Finanzmärkte hier das praktisch die Realwirtschaft als dominierenden Faktor abgelöst haben. Und Gott sei Dank passiert hier auch ein Umdenken, und ich denke, wir wären auch alle nicht heute hier, wenn dieses Umdenken nicht langsam in die Gesellschaft hineinwirkt. Danke, Cornelia. Ja, Thomas Kuhn hat gesagt, paradigmatische Wechsel, die erledigen sich biologisch, Herr Paul. Also müssen wir eine gewisse Zeit warten, bis die neue Generation von Ökonomen nachgewachsen ist, bevor sie da ihre Referenten also bekommen. Ganz kurz noch. Ich muss ein bisschen... das ist ja... Hoffentlich ist es kürzer als letztes Mal, habe ich am Anfang unserer Diskussion gesagt. Dennoch muss ich diese Einvernehmlichkeit hier, dass es auch von Ihnen, Herr Uwe Wollong, dass Sie gesagt haben, dass es, wie gesagt, keine private Verschuldung ist, da muss ich ein bisschen Wasser mit hineinschütten. Wir haben hier einen Denkansatz, der in Deutschland wenig bekannt ist, und das ist der von dem Post-Keynesianer Minsky. Der hat eine Renaissance erlebt in der Krise 2008, eine Wiedergeburt, der war vorher eigentlich total vergessen. Und er hat gesagt, so eine Blase, so eine Finanzblase, die baut sich wie folgt auf. Am Anfang tun sie loslegen und sehen, ja, Kreditvergabe, das Geld wird endogen erzeugt, nicht exogen, durch eine Zentralbank vorgegeben. Also innerhalb des Finanzsystems entsteht es. Und dann kommt die erste Stufe, kann Zinsen und Tilgung geleistet werden. In der zweiten Stufe, wenn dann die Vermögenspreise sich entwickeln, kann nur noch irgendwann den Zinsen getilgt werden, und irgendwann geht das über in ein Ponzi-System, da kann weder Zinsen noch Tilgung erfolgen, und dann erwartet man nur durch die reine Preissteigerung des Vermögenswertes, auf der die Blase beruht, dass man da noch zurückzahlen kann, und das Ding muss halt platzen. Das ist wie ein Schneeballsystem, wo platzen muss. Das ist ein Erklärungsansatz, der in Deutschland wenig bekannt ist. Und Wolfgang Münchau hat in den letzten drei Subona-Artikeln die Wahlprogramme von CDU, SPD und FDP analysiert. Bei der FDP ist er zu dem Ergebnis gekommen, deren Geld- und Finanzpolitik ist aus den 30er Jahren. So scharf hat er es formuliert. Herr Wahl, Minsky, Post-Keynesianismus, ist doch noch ein anderer Erklärungsansatz als der jetzt in unserer großen Übereinstimmung hier. Ja, ich kenne den Minsky-Ansatz, und der hat auch, sagen wir mal, viel für sich. Dennoch aber muss man sehen, Minsky hat das vor 30 Jahren geschrieben. Und da war eine Zeit, die wir heute als Globalisierung bezeichnen, noch nicht so absehbar. Das heißt also, wir haben einen Faktor bekommen als Rahmenbedingung, der die global deregulierten und liberalisierten Finanzmärkte noch nicht im Blick hatte. Minsky hat das im Grunde entwickelt für die USA, sozusagen für eine geschlossene Volkswirtschaft, übertrieben, aber für eine Volkswirtschaft unter Nichtbedingungen völlig liberalisierter, globalisierter Finanzmärkte. Und es gibt nämlich, und das ist ein Faktor, der bei Minsky keine Rolle spielt bisher, einen Aspekt, der neu ist, der gehört mit in das, was ich jetzt als Finanzialisierung oder finanzmarktgetriebenen Kapitalismus bezeichnet habe, dass die Finanzierung der öffentlichen Haushalte in einer Weise auf globalisierte Märkte zurückgreifen kann, wie das in den 70er und davor Jahren unmöglich war. Und das hat beträchtliche Konsequenzen. Warum hat das beträchtliche Konsequenzen? Staaten haben sich zwar schon immer bei Banken verschuldet und haben dann je nach Zeiten, wie das war, dann den Banker mal aufgehängt oder sonst wie sich der Schulden entledigt, ja. Aber im Zuge der Globalisierung der Finanzmärkte hat sich auch eine Asymmetrie ergeben in der Fähigkeit eines Staates oder des Nationalstaates, die Finanzmärkte zu regulieren, die Finanzmärkte zu kontrollieren und die Finanzmärkte sozusagen auch zur Rechenschaft zu ziehen. Ja? Das heißt, per Mausklick kann ich heute Milliardenbeträge in einer Sekunde von einem Ende zum anderen der Welt transferieren. Und diese Asymmetrie, dass die wie ein glitschiger Fisch überhaupt nicht mehr zu fassen sind, ja, ist ein neuer Faktor, der für die Staatsverschuldungsfrage heute von großer Bedeutung ist. Wir haben das wunderbar gesehen an den spekulativen Attacken gegen Griechenland oder Italien und so weiter. Was kann da, das funktioniert nur unter Bedingungen eben der globalisierten Finanzmärkte. Dass also Leute, die Kreditbriefe haben, die mit den Staatsanleihen Italiens spekulieren, natürlich im Wechselspiel mit Rating, das kommt dann mit hinein, ja, greift dann ein Zahnrad in das andere. Ja. Das hat eine neue Situation geschaffen und macht diese und gibt dieser Staatsverschuldungsfrage eine neue Dimension. Es hat ja früher Staatsverschuldung gegeben, also nach dem Zweiten Weltkrieg waren die USA enorm verschuldet, Großbritannien waren enorm verschuldet, um die Kriegskosten sozusagen zurückzuzahlen, konnten die, weil es eben keine globalisierte Finanzmärkte gab, die gegen sie hätten spekulieren können, ja, sie hätten bestrafen können, das gehört ja dazu, zu diesen freien Märkten, konnten die dann durch eine gemäßigte Inflation sozusagen ihre Schulden abtragen. Ne? Und bei gleichzeitig Reallöhnen über der Inflationsrate ist das jetzt auch, sagen wir mal, für Otto Normalverbraucher gar nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Also jetzt mal ins Unreine gesprochen, hat auch Probleme, aber das ist keine Tragödie erstmal. Ja. So, und genau dieser Weg ist heute versperrt, eben weil es Hedgefonds in den USA sind, die gegen Griechenland spekulieren, weil es Hedgefonds irgendwo in Großbritannien, in London sind, die gegen Italien spekulieren. Aus diesem Grunde lässt sich diese Staatsverschuldungsfrage eben mit diesen klassischen Methoden nicht mehr lösen. Und das ist sozusagen eine neue Dimension der Verschuldungsproblematik, und zwar der öffentlichen Schulden, die heute das wichtigere, schlimmere, dramatischere Problem sind im Vergleich zur privaten Verschuldung. Ich kann das nur unterstreichen, was Peter Wahl unabgestimmt ausgeführt hat. Es ist, das will ich betonen und unterstreichen, es ist die Dimension. Ich will gar nicht gegen den Minsky-Ansatz sprechen. Das kann durchaus auch zutreffen, wenn es um das Platzen von Vermögensblasen geht. Und Vermögensblasen sind ja auch in der Vergangenheit schon geplatzt. Das ist ja nicht neu, dass Vermögensblasen sich aufbauen und entstehen. Das ist ja gar nichts Neues. Aber was ist das Neue an dieser Krise, die seit 2007, seit 2008 sozusagen schwelt und immer wieder neue Krisen nach sich zieht? Das Neue ist die Dimension. Die Dimension, dass weltweit es die allerschärfste Krise ist seit den 20er, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Die schärfste, die größte Weltwirtschaftskrise ist, sie dauert noch an. Und diese Dimension kann man nicht mehr allein mit diesem Minsky-Ansatz erklären, sondern hat eben sehr viel mit den Spekulationen zu tun. Und deshalb greife ich das mal auf, was vorhin Frau Otto gesagt hat. Wir müssen, wenn wir solche Dimensionen von Krisen zukünftig ausschließen wollen. Nebensatz, man wird im kapitalistischen Wirtschaftssystem Krisen nie ausschließen können. Nebensatz zu Ende. Wenn man solche Dimensionen ausschließen will, dann muss man platt gesagt das Casino schließen. Und das Casino schließen heißt jetzt seriös formuliert, wir brauchen eine Instanz, und das fordern wir als Verdi, wir nennen ihn mal Finanz-TÜV, wir brauchen eine Instanz, die Finanzprodukte, wenn sie denn kreiert werden, überprüft. Ich sag mal analog der Arzneimittel. Die können ja auch nicht einfach auf den Markt geschmissen werden, ja? Sondern müssen auch erstmal geprüft werden, zugelassen werden. So, das fordern wir, ein Finanz-TÜV, eine Prüfstelle, die sogenannte innovative Finanzprodukte überprüft. Und dann, wenn sie gesellschaftlich sinnvoll sind, wenn diese Finanzprodukte die Wirtschaft sozusagen unterstützen, der Wirtschaft dienlich sind, dann kann man sie zulassen. Und wenn sie aber schädlich sind und die Wirtschaft an den Abgrund bringen können, dann muss man sie verbieten. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Angelegenheit, zu sagen, Casino muss geschlossen werden, spekulative Finanzprodukte müssen verboten werden, damit die Wirtschaft nicht wieder an den Rand des Abgrunds gebracht werden kann. Danke, Herr Vollong. Ich möchte jetzt überleiten zur Situation heute. Was ist denn eigentlich passiert an Regulierungsmaßnahmen seit 2008? Da gab es ja viele Untersuchungskommissionen, Fogger-Regel, also Eigenhandel verbieten, Trennbanken wieder einführen, eine Finanztransaktionssteuer oder viel besser Umsatzsteuer auf Finanzgeschäfte, wie es der Herr Paul formuliert hat, und. Aber wo stehen wir denn heute? Was ist denn eigentlich tatsächlich passiert? Wieso ist da was passiert oder ist da relativ wenig passiert, Cornelia? Es ist insgesamt ja angesichts des Ausmaßes dieser Krise ist erstaunlich wenig passiert. Es gab dann Basel 1, 2, 3 Diskussionen, dann gab es hier hin und her, aber wirklich passiert ist wenig. Das Einzige, was wir geschafft haben, ist einen internationalen Vertrag auf völkerrechtlicher Ebene zu gestalten, den ESM, der wiederum einfach nur erlaubt, Steuergelder möglichst intransparent und vorbei an der parlamentarischen Kontrolle zu den entsprechenden Gläubigern zu leiten. Das haben wir geschafft. Wir haben jetzt ein Instrument, internationalen Völkerrechtsvertrag, der Rettungsschirme von Steuergeldern finanziert, ohne dass das Parlament darüber noch irgendwelche Einsichten hätte oder das irgendwie kontrollieren kann. Das kontrolliert sich selber und ist völlig undemokratisch. Und ist auch nicht verklagbar, das hat absolute Immunität. Das haben wir geschafft. Ich finde das ein Skandal, weil wir hätten einen völkerrechtlichen Vertrag auf internationaler Ebene machen sollen, um internationale Finanzmarktregulierung zu schaffen, um eine Institution zu schaffen, die genau das macht, nämlich zu gucken, welche Produkte helfen denn, die Wirtschaft wirklich zu stabilisieren, sie voranzubringen und welche Produkte dienen allein einem Selbstzweck der reinen Gewinnmaximierung und destabilisieren hier das System. Und das finde ich ein Skandal. Und hier müssen wir wirklich, wirklich, wirklich jetzt eigentlich müssten alle auf die Straße gehen und demonstrieren und mit Mistgabeln, also ich will jetzt hier nicht zu nichts aufrufen, sonst man ist ja heutzutage, muss man immer aufpassen, was man sagt. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir auf internationaler Ebene Kooperationen schaffen, um das eben einzuhegen, weil wir haben wirklich momentan durch die Globalisierung eben die Situation, dass wir globale Finanzmärkte haben, wir haben globale Gütermärkte, wir haben natürlich die Möglichkeit, internationale Völkerrechtsverträge zu schließen, aber eine globale Zivilgesellschaft steht momentan noch leider diesem ganzen Geschehen relativ hilflos gegenüber. Danke, Cornelia. Ich habe ja hier unseren Wirtschaftsflyer in der Kurzversion und da muss man ja mal den Piraten zugutehalten, dass sie zwar noch nicht allzu viel im Bereich Wirtschaft und Finanzpolitik bisher programmatisch verabschiedet haben in diesem schwierigen Thema, aber was da steht, ist irgendwie doch das, was mittlerweile mehr und mehr ins Fokus aller Beteiligten draußen gerät. Und das ist einmal Finanzmarktregulierung in Europa, also mal aus der ganzen Perspektive Gesamteuropas zu betrachten. Also wir befürworten zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer. Wir versuchen, diese nationalen Sichtweisen zu überwinden. Deswegen haben wir auch uns da abgegrenzt in einem Beschluss von einer anderen Partei, die da ganz anders im Wahlkampf vorgeht. Wir haben dort auch plädiert für Bail-ins, die jetzt immer mehr als Thema in den Fokus rücken. Also erstmal die Eigentümer, Gläubiger von vorrangigen und nachrangigen Anleihen zu berücksichtigen. Wir haben auch die frühzeitigen Schuldenschnitte, und da liegt die Betonung auf frühzeitig. Natürlich nutzen die weniger, wenn die gesamten Assets und die gesamten faulen Kredite dann schon von den Privaten auf die Staaten übertragen worden sind. Dann sind dann die Schuldenschnitte dann nicht mehr so hip. Aber da kann man eine ganze Menge erkennen, wo heute diskutiert wird, wo wir schon sehr frühzeitig Position bezogen haben. Dennoch die Frage zu dem Schlüsselthema Bankenunion möchte ich jetzt ganz gerne mal kommen. Also es gibt wirklich viele Experten, die sagen, Europa wird nicht die Währungsunion aufrechterhalten können, wenn wir nicht diese Bankenunion hinbekommen, gewissermaßen auch eine Fiskalunion und auch bis zum gewissen Maße dann eine soziale Ausgleich, also Transfer Sachen in dem zumindest auch noch berücksichtigen. Wie können wir, sehen Sie das ebenso, Herr Wahl, oder was haben Sie als Ergänzung, als ganz wichtiges Element noch zu sagen, dass Sie sagen, dass die Europäische Währungsunion, die uns Piraten ja sehr am Herzen liegt, weil wir eine transnationale proeuropäische Partei sind, wie wir das stabilisieren können? Also die Ursachen der Euro-Krise sind ihrerseits wieder komplex und ich will jetzt nicht auf alle Details hier eingehen, ja, und hier lange Vorträge dazu halten, aber ein Kernproblem hat zunächst einmal nichts mit Finanzsystem zu tun. Das ist nämlich die Heterogenität der Wirtschaften in dieser Währungsunion. Das heißt, dass die Wettbewerbsfähigkeit, die industrielle Ausstattung und so weiter der einzelnen, die sozialen Niveaus, die sozialen Systeme etc. pp. In Portugal und Griechenland etwas ganz anderes sind als in den Niederlanden oder in der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man auf diese Heterogenität dann eine gemeinsame Währung draufsetzt, dann ist das natürlich ein sehr ernstes Problem, weil man damit eine wichtige makroökonomische Stellschraube, mit denen man Heterogenität ausgleichen kann, nämlich die Wechselkurspolitik, aus der Hand gegeben hat. Und deswegen glaube ich, dass dieses Problem gelöst werden muss, um die Euro-Krise zu lösen, um den Euro zu erhalten einerseits. Andererseits könnte ich mir aber auch vorstellen, dass man den Euro nicht unbedingt erhalten muss. Das ist nicht zwingend. Zwar sagt Frau Merkel, wenn der Euro scheitert, scheitert Europa. Sie meint damit die EU. Ich glaube das nicht, dass die EU scheitert. Das ist Schwarzmalerei und sozusagen strategisch gedacht. Unter einer Voraussetzung wäre es möglich, diese Euro-Krise als reine Währungskrise zu behandeln. Und zum Beispiel gibt es verschiedene Konzeptionen. Es gibt die Konzeption, einen gemeinsamen Außeneuro, also den Euro zu bewahren als Außenwährung gegenüber dem Dollar, dem Yen und so weiter und so fort. Und dafür regionale oder nationale Euros einzuführen. Wer Le Monde Diplomatique liest, die letzte Nummer vom August, ist ein Artikel auf Seite 1 von Frédéric Lordon, der das Konzept im Einzelnen entwickelt. Das wäre so eine Variante. Aber alle Vorschläge, die in diese Richtung gehen, haben eine wichtige Voraussetzung, eine politische Voraussetzung. Das muss kooperativ geschehen. Das heißt, in dem Augenblick, wo das nicht kooperativ geschieht, wo man also nicht erlaubt, angenommen die Deutschen und die Finnen, die Österreicher erlauben das nicht oder wollen das nicht, und Frankreich oder Italien oder Spanien, Griechenland machen das unilateral, in dem Augenblick gibt es eine chaotische, eruptive Lösung und das ist natürlich eine große Katastrophe mit unabsehbaren Folgen. Ja. Aber ich finde, es ist notwendig, dass man diese Varianten diskutiert und dass man sich löst von dieser binären Logik, als ob es nur Euro oder Untergang des Abendlandes gäbe. Das ist nicht der Fall. Und in dem Maße, wie man hier tiefer in die Debatte einsteigt und diese Konzepte diskutiert, unter der Voraussetzung, wie gesagt, kooperativer Lösungen, kann man die EU durchaus behaupten und auch den europäischen Integrationsprozess, der wird darunter nicht leiden. Auch jetzt gibt es schon 10 Währungen, die nicht im Euro sind, darunter eine Weltwährung, nämlich das britische Pfund mit dem wichtigsten Finanzplatz London. Das funktioniert alles und das könnte auch hinterher sozusagen nach einer kooperativen Auflösung des gegenwärtigen Eurosystems funktionieren. Also mit anderen Worten, der Versuch, den Euro um jeden Preis retten zu wollen, ist problematisch. Wenn er nicht kooperativ ist und wenn er sozusagen von oben eingeflogen ist, das ist im Augenblick der Fall, und umgekehrt sind alle Exit-Optionen auch nur sinnvoll und befürwortenswert, wenn sie kooperativ sind. Darf ich noch einen Satz zur Bankenunion sagen? Aus diesem Grunde, das war ja Ihre Frage, die Bankenunion ist für diese Problematik eher sekundär. Was ist die Bankenunion? Das besteht im Grunde aus drei Beinen dieser Schemel. Ja, der erste Schemel ist eine gemeinsame Aufsicht in der Eurozone. Das zweite Bein des Schemels ist ein Abwicklungs- und Resolution-Mechanism. Wie gesagt, ich bin ständig in diesem englischen Jargon da drin. Also Insolvenzregelung für Banken. Und das dritte Bein ist ein Fonds, mit dem für den Fall einer Insolvenz von großen Banken die Kosten getragen werden aus einem solchen Fonds und zwar nicht von Steuerzahlern. Im Augenblick ist es so, dass von diesem Konzept bisher eines verhandelt wird, nämlich die gemeinsame Aufsicht. Es wird da wohl auch etwas kommen. Allerdings, ich habe nicht umsonst die Metapher von dem Schemel mit den drei Beinen benutzt, wenn die beiden anderen Beine nicht dazukommen. Und vor allem das dritte Bein ist dabei sehr wichtig. Da geht es nämlich wieder um Knete, um Geld und wer blecht. Wenn das nicht da ist, fällt das ganze Ding um. Das heißt, unter der Voraussetzung, dass alle drei Beine zustande kämen, wäre eine Bankenunion ein Konzept, mit dem man, sagen wir mal, diese Asymmetrie, von der ich vorhin gesprochen habe, im Kräfteverhältnis zwischen staatlicher Regulierung und Finanzmärkten, zugunsten von staatlicher Regulierung verschoben. Danke, Herr Wahl, für Ihre Einschätzung. Jetzt haben wir ja einen Bundestagswahlkampf, wo die Regierungsparteien im Augenblick dieses Thema total eigentlich unter dem Tisch halten und eine Opposition auch nicht sichtbar wird, weil sie ja eigentlich alles mit abgestimmt hat in der letzten Legislaturperiode. Ist das nicht eigentlich eine einzigartige Chance für die Piraten, dort eine Position zu beziehen, die sich unterscheidet von dem, was diese ganz, ganz große Koalition gerade macht? Wir haben noch ein Thema dazu, die Notenbank unter Draghi hat letztes Jahr, fast jetzt ein Jahr her oder etwas länger als ein Jahr, durch drei Sätze, nämlich wir machen alles, so viel es auch kostet, damit der Euro stabilisiert ist. Und glauben Sie mir, es wird reichen, hat er gesagt in einer Rede. Und danach ist es dann als OMT-Programm bekannt gegeben worden, obwohl heute noch gar nicht aktiviert. Damit ist erst einmal eine Ruhe eingekehrt in der Europa-Krise, die bis heute anhält und der Regierung erlaubt praktisch, sich bis zu den Bundestagswahlen durchzuwursteln. Und danach werden dann alle Themen wahrscheinlich den Wählern präsentiert werden. Bankenunion ist auch aus dem Wahlkampf herausgehalten. Herr Paul, Sie kriegen diese Einschätzung ja auch über den Landtag mit oder auch insgesamt. Was kann man denn dagegen machen jetzt in dem Wahlkampf? Und wir sind ja 5 Wochen vor einer Bundestagswahl. Die Regierung einfach so da mit durchkommen lassen? Nein, man kann zunächst mal, auch wie Herr Wahl das gerade getan hat, auf die Konstruktionsfehler des Euro hinweisen. Das kann man machen und man kann an der Stelle, das ist eine Metapher, die ich immer verwende, gesagt, ein Tisch braucht drei Beine, um zu stehen und der europäische Tisch hat nur ein Bein. Was wir de facto haben, ist eine Fiskalunion. Wir haben keine Bürgerunion und wir haben auch keine Union der ökologischen oder wie auch immer grenzübergreifenden Konzepte. Das heißt, wenn es darum geht, so etwas wie diesen Piratenpunkt Nachhaltigkeit, der auch von vielen anderen bemüht wird, der drei Säulen hat, die wirtschaftliche, die ökonomische, die ökologische und die soziale. Wir haben keine soziale Union, im Gegenteil, wir haben Standort- und Steuerwettbewerb. Und wenn Europa tatsächlich funktionieren soll, dann muss auch sowas wie eine Verfassung her. Deswegen gibt es bei den Piraten die klare Forderung nach einem europäischen Verfassungskonvent. Und da muss man dann auch mit unangenehmen Dingen sich konfrontieren lassen. Als es damals um die EU-Geschichte ging, gab es ja eigentlich nur einen Staat, bei dem sowas wie eine echte Volksabstimmung durchgeführt wurde. Das war Frankreich. Und die ist sehr, sehr knapp ausgegangen, diese Volksabstimmung. Und unter den jetzigen Bedingungen kann man das im Wahlkampf verargumentieren. Sowohl die rot-grüne Koalition unter Schröder und Fischer als auch die jetzige Bundesregierung schädigen die europäische Idee. Das muss man einfach klar sagen, wenn man Europa nur auf einem Tisch stehen, auf einem Bein stehen lässt. Ein anderer Punkt wäre auch noch, es ist gerade angesprochen worden, es ist ein wesentliches Mittel der nationalstaatlichen Souveränität, den EU-Staaten der Eurozone genommen. Wir haben keinen Einfluss mehr auf die eigene Wechselkurspolitik, können also aktiv keine Geldmarktpolitik mehr betreiben. Das alleine macht jetzt die EZB, die ja, wie der Herr Schlömer jetzt nicht mehr da ist, vorhin gesagt hat, in Frankfurt sitzt. An der Stelle völlig undemokratisch. Cornelia hat es auch schon angesprochen, den ESM, 800 Milliarden Euro hermetisch abgeschlossen, nicht verklagbar, ein sich selbst. Also die EU ist keine demokratische Organisation, wenn man das so sieht. Und das ist etwas, da müssen wir Piraten ganz deutlich drauf antworten im Wahlkampf und das den Leuten an den Infoständen immer wieder sagen. Ich könnte mir vorstellen, ich rede jetzt nicht über Euro-Abschaffung. Da gibt es sicher viele Ideen. Der Herr Wahl hat die sehr offen angesprochen, was ich auch gut finde. Aber es gäbe die Möglichkeit, dass man beispielsweise, was die EZB-Politik angeht, tatsächlich auch Staaten wie Griechenland und Portugal und so tatsächlich mit ins Boot holt. Denn de facto wird Europa momentan von Berlin aus regiert. Das ist eine klare Sache und das darf es doch nicht sein. Danke, Herr Paul. Wir haben alle wahrscheinlich, die hier anwesend sind, dann die Doku gesehen von Harald Schumann vom Tagesspiegel, Staatsgeheimnis Bankenrettung. Dort kommt er zu einem Schluss, zu einem interessanten Schluss, dass die Iren meinten, dass sie Europas Währungsunion gerettet hätten. Und den Deutschen wird erzählt, wir hätten die Währungsunion gerettet durch unsere Hilfsmaßnahmen und so weiter. Wie ist denn dieser Widerspruch zu erklären? Und das ist vollkommen intransparent. Wir Piraten haben uns auf die Fahnen geschrieben, Transparenz. Und nirgendwo ist so wenig Transparenz wie in der Finanzmarkt, auf den Finanzmärkten und bei der Bankenrettung. Cornelia. Ja, das ist genau das, also nicht das Hauptproblem, aber das ist ein gravierendes Problem momentan, dass wir diese massive Intransparenz haben. Auf der einen Seite der ESM, auf der anderen Seite die europäische Politik, die gemacht wird, an den Bürgern vorbei. Hier wird wenig bis gar keine Informationen in die Öffentlichkeit weitergegeben. Und das ermöglicht auch diese Polemisierung, die ja in unseren Medien auch stattfindet, wo es heißt, ja, die Griechen, wir müssen die Griechen retten und die Deutschen bluten aus und was auch immer da gesagt wird. Tatsache ist, dass wir einfach nicht wissen, was genau für Gelder wohin fließen. Viele Hilfsmaßnahmen sind tatsächlich dahin geflossen, dass private Gläubigerinteressen befriedigt wurden und die Staatsverschuldung sich im Grunde genommen nicht verringert hat. Das heißt, es erfolgt eine Umschichtung. Die privaten Schulden werden gedeckt und die Staatsschulden bleiben, die öffentlichen Schulden, und bleiben dann wiederum an uns hängen. Und hier muss einfach in diesem Ausmaß, da muss einfach Aufklärung passieren, es müssen transparente Kontrollmechanismen existieren. Momentan haben wir praktisch wir haben Institutionen, die sich selber kontrollieren. Auf der einen Seite den ESM, auf der anderen Seite ist die EZB, die Kontrollaufsicht in Europa. Und da sind ja wir Piraten auch ganz klar und deutlich mit unserer Forderung, dass wir eben eine Finanzmarkt oder eine Kontrolle des Finanzmarktes unabhängig der EZB wollen. Und dass wir eben auch nicht nur einfach Kürzungspolitik überall betreiben wollen, sondern wir wollen die Wirtschaften aufbauen, wir wollen Investitionstätigkeit in Bildung und Infrastruktur vorantreiben, damit eben langfristig und nachhaltig diese Krise auch gelöst werden kann. Und gleichzeitig natürlich Regulierung, dass europäische Ratingagenturen geschaffen werden, um uns unabhängiger zu machen. Und meine persönliche Forderung wäre auch, darüber nachzudenken, Eurobonds einzuführen. Je länger wir das überlegen, umso mehr können wir uns das dann auch wieder schenken. Aber man muss halt auch wirklich mal beherzt handeln und hier nicht einfach private Interessen vorrangig behandeln und die Öffentlichkeit letztendlich auf ihren Schulden sitzen lassen. Und das Ganze dann auch noch intransparent. Danke. Wir haben eine Situation, als wir in der Krise dann angekommen waren, dass dann sofort so ein Glaubenskrieg losgegangen ist zwischen denjenigen, die sagen, wir müssen sparen, wir müssen die Strukturen ändern, die Austerität. Herr Paul schüttelt schon den Kopf, aber es ist halt mal das, was er eben formuliert hat. Europa wird mehr und mehr von Berlin zusammen mit der Kommission regiert und das wird durchgesetzt. Und unser nächstes Panel wird ja dann die Jugendarbeitslosigkeit, das ist die direkte Folge, nicht nur die, sondern insgesamt die hohe Arbeitslosigkeit in Europa. Das ist ja auch wieder so ein Problem, dass wir den Deutschen das so schwer erklären können, weil diese Krise hier nicht angekommen ist, richtig? Sondern weil die kommt. 15% Umsatzeinbruch bei Volkswagen. Gut. Dann kommen wir. Aber bisher war es so, dass Deutschland ein Krisengewinner fast war, in vielerlei Hinsicht. Wir in NRW haben das mit Opel, wir sehen das anders. Gleich komme ich. Und auf der anderen Seite, dieser große Streit, also mittlerweile merkt man, dass man die Angelsachsen haben es ganz anders gemacht, die haben halt so lange Geld reingepumpt, die wollten wieder zu dem Zustand zurück, den wir vorher hatten. Das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Was bleibt dann als Ausblick für die Piraten? Ich würde sagen, eine Lösungskonzeption ist einfach, dass man sagt, dass man Geldpolitik ist eigentlich am Ende ihres Lateins angekommen. Die hat nur Zeit kaufen können für die Politik. Die Politik hat sie bisher nicht genutzt. Wir brauchen doch jetzt eigentlich Fiskalpolitik, aber Fiskalpolitik ist von den etablierten Strukturen, um es mal so vornehm auszudrücken, nicht gewünscht, weil jede Konjunktur- und Stimulierungspolitik über Fiskalaktivitäten natürlich einen reformistischen Ansatz auch hat. Das heißt, man kann zum Beispiel, ich möchte es erläutern, über die Energiepolitik, über eine Energiewende in ganz Europa, dort also die Mittel einsetzen, über große, wir haben auch gerne den Begriff Marshallplan dafür verwendet, aber letztendlich ist es eigentlich nur Fiskal- und Konjunkturstimulierung im Kern. Damit würde man eine gesamte Wirtschaftsstruktur verändern können. Dezentrale Energieerzeugung und so weiter. Wir müssten bloß die Mittel dafür freigeben. Aber Fiskalpolitik ist bisher nicht, wird nicht eingesetzt, sondern es wird alles mit Geldpolitik gemacht. Geldpolitik schützt den Status quo, wirkt wie ein Rückversicherer für die Gläubiger im Finanzsystem. Herr Foulon, ist das der Ausweg, dass wir versuchen, Fiskalpolitik europaweit zu aktivieren, damit wir dann dort auch für einen Ausgleich der Situation in den einzelnen Ländern sorgen können, zuerst mal die in Betracht ziehen, die natürlich im Augenblick schwer gelitten haben in der Krise? Ja, der Fiskalpolitik kommt, glaube ich, eine ganz große Bedeutung zu. Ich will aber, bevor ich das ausführe, doch nochmal darauf zurückgehen, das hängt mit der Fiskalpolitik ja zusammen, dass diese sogenannten Rettungsfonds, die da so intransparent arbeiten, dass die ja sozusagen durch Berlin durchgedrückt diese sogenannte Austeritätspolitik zur Auflage machen. Das gehört, das ist ja ein ganz, ganz großer Bestandteil, ein zwingender Bestandteil, dass wenn Rettungsgelder vergeben werden, die Bundesregierung in Europa durchgesetzt hat, dass das nur mit Auflagen geht. Und diese Auflagen sind ja im, ja, das wird immer gesagt, sparen, sparen, sparen. Das ist ja nichts anderes als kürzen. Haushaltsansätze werden gekürzt. Und sparen ist sozusagen eine rhetorische, der rhetorische Versuch, das Ganze positiv klingen zu lassen. Und diese Austeritätspolitik, also diese Auflagen, Haushaltsansätze zu kürzen in Griechenland, in Portugal, in Irland und, die hat uns letztendlich in Europa in diese Rezession gebracht. Wir sind nach wie vor in der Rezession. Jetzt geht zwar gerade durch die Presse 0,3% Wachstum nach 6 Schrumpfungsquartalen. Das wird gefeiert, als ob das eine Trendwende wäre. Also es ist irre, wie gleichartig die Medien jubeln. Wir sind nach wie vor sozusagen in der Stagnation im Euroraum, in der Eurozone. 6 Schrumpfungen, 6 Quartale Schrumpfung. Und das ist die direkte Folge der Austeritätspolitik von Merkel durchgedrückt. Das ist genau der Zusammenhang. So. Und deshalb müssen wir sozusagen feststellen, wenn das in die Krise führt und die Krise verschärft, müssen wir das sofort stoppen. Das müsste eigentlich eine ganz wesentliche Forderung sein. Verdi, die Gewerkschaften sagen, Austeritätspolitik stoppen. Das kann nicht so weitergehen. Das führt ja eben in die Krise oder verschärft sie auch. Wir brauchen stattdessen eine Stimulierung des Wachstums, Wachstumsprogramme. Und damit das sozusagen von der Dimension, wir sind immer wieder auch bei Dimensionen, ja. Das kann nicht mal so ein kleines Investitionsprogramm sein, vielleicht noch von der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder so gesponsert. Das geht ja auch immer mal so durch die Medien, dass der Rösler da sagt, ich fahre mal mit ein paar Unternehmern nach Griechenland, wir gucken mal, was wir da investieren können. Das wird dann als Wachstumsinitiative verkauft hier. Das ist es natürlich nicht, sondern wir sagen, und der Kollege vom DGB ist ja hier, um das nachher nochmal ausführlich darzustellen, was das bedeutet. Wir sagen, wir brauchen ein riesiges Investitionsprogramm in Europa und wir nennen das dann Marshallplan. Und der Raul ist hier und wird das nachher darstellen, was das näher bedeutet. Deshalb spare ich mir das an dieser Stelle. Also, statt Austeritätspolitik Wachstumsprogramme auflegen, um sozusagen aus dieser Negativspirale wieder in eine Positivspirale hineinzukommen. Und wir brauchen natürlich auch eine, ich will mal sagen, echte Banken- oder Finanzmarktregulierung, weil das war ja vorhin auch Ihre Frage, weil das, was gemacht worden ist bisher in Brüssel zur Regulierung der Finanzmärkte, ja, da ist sozusagen ungeheuer viel gemacht worden. Eine Hektik, tausende Programme sind aufgelegt worden. Ich kann nur sagen, es gibt drei Kategorien dabei. Die eine Kategorie ist, es ist in die richtige Richtung gehend, Ich will mal sagen, dazu gehört die Begrenzung der Bonizahlungen. Ja, das ist ja aber auch zwei oder dreimal sozusagen im Europäischen Parlament dann am Ende verbessert worden. Ja, aber es ist halbherzig, weil immer noch die Möglichkeit besteht, ausufernde Managergehälter auch mit dieser neuen Regulierung durchführen zu können. Also das ist in die richtige Richtung, aber halbherzig. Dann gibt es die Kategorie fehlend. Da ist gar nichts gemacht worden. Ich sage nochmal als Stichwort Finanz-TÜV. Da ist überhaupt nicht drüber diskutiert worden. Ja, das gibt's gar nicht. Das kommt gar nicht vor in dieser, sage ich mal, nach wie vor neoliberalen Denkweise, auch der Europäischen Kommission überwiegend neoliberalen Denkweise. Das kommt gar nicht vor. Also es gibt ganz viel fehlende Regulierung bei allem hektischen Aktionismus, der da betrieben wird. Und dann gibt es die Kategorie falsch. Falsche Regulierung. Und das ist beispielsweise das, was jetzt, Sie fragten danach, Bankenunion, das ist das große Stichwort. Ja, da wird so getan, als ob man mit der Bankenunion die Finanzmarktkrise lösen könnte. Das ist völlig daneben. Peter Wahl hat gerade skizziert, was unter Bankenunion zu verstehen ist. Ich will nur auf einen ganz wichtigen Aspekt hinweisen. Wenn man uns weismachen will, dass mit der Bankenaufsicht der größten Banken in Europa durch die Europäische Zentralbank mehr Stabilität einkehrt, dann ist das ein großer Irrtum. Das ist sozusagen nichts anderes als ein taktisches Geplänkel gewesen, was die Merkel da auf der europäischen Bühne abgezogen hat. Es war nämlich sozusagen vom Anlass her so, dass die sogenannten Krisenstaaten gesagt haben, wir wollen eine direkte Finanzierung des Rettungsfonds für die Banken nicht mehr über den Staat. Und das wollte die Merkel verhindern. Und dann hat sie gesagt, ich kann das nicht verhindern, also stelle ich die Bedingung, dass dann aber die europäische Bankenaufsicht durch die EZB passieren muss, ein rein taktisches Geplänkel. Und wir erleben, und da will ich auf das Stichwort Entdemokratisierung eingehen. Sie haben das vorhin genannt. Gut, unter Gewerkschaftskollegen rutscht das auch schon so raus. Also, diese EZB ist ja formal unabhängig. Das heißt, sie ist keinen Weisungen durch die Regierung und auch nicht durch die Europäische Kommission unterlegen. Und jetzt soll diese EZB darüber entscheiden, welche insolvenzgefährdeten Banken gerettet werden sollen oder auch abgewickelt werden soll. Das heißt, diese sehr wesentlichen Entscheidungen für eine Wirtschaft und für eine Gesellschaft wird zukünftig von einem Gremium vorgenommen, das unantastbar ist, das sich keinem Volk zur Wahl stellen muss, das für seine Entscheidungen nicht Verantwortung stehen muss. Und insofern, ja, wir intervenieren ja auch, deshalb sage ich das ja. Ich kann noch lauter. Wir intervenieren, wir sagen, das ist falsch, diese Bankenunion, wie sie geplant ist, ist falsch, weil sie wird das Problem nicht lösen und sie unterstützt noch und führt noch zu einer weiteren Entdemokratisierung und hat noch weitere Nachteile. Eine Bankenunion, ja, die muss anders aussehen und dafür haben wir natürlich auch konzeptionelle Vorschläge, die aber jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, zu weit führen würden, um sie hier vorzustellen. Aber ich lade euch gerne dazu ein, das auf einer Verdi-Veranstaltung dann auch mal mitzunehmen. Dankeschön. Ja, also das Ganze ist ja, wir sind ja noch im Wahlkampf, politisch flankiert. Ich fahre jeden Morgen an einem großen Plakat vorbei, wenn ich mit dem Auto fahre. Das steht bei mir auf der Straßenecke riesengroß, Herr Brüderle, und unten drunter der Spruch, keine neuen Steuern, keine neuen Schulden, nur mit uns. Ne? Es ist also dieser Kerngedanke der Austeritätspolitik, wo das einfach nicht begriffen worden ist. Und das Gefährliche an dieser Argumentation ist, die Hauptsteuerlast in Deutschland, wenn wir über die staatliche Einnahmenseite sprechen, tragen die Arbeitnehmer und die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das ist einfach so. Und die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die auch einen großen Teil des Wählerklientels stellen, werden immer damit verarscht, dass man ihnen sagt, euch werden Steuererhöhungen an die Liquiditätsgrenze oder bla oder blub oder euch das schwieriger machen, werden dahin führen. Und das genau ist das falsche Argument. Und das noch gepaart mit dem Argument, ja, wir wollen einen Staat, der sich nicht einmischt. Wir wollen einen schlanken Staat. Ich sage nur eine Zahl. Seit 1974 ist der öffentliche Dienst in ganz Deutschland, was die Stellenpolitik angeht, um 42% zurückgefahren. Das heißt, der Staat in Deutschland wiegt nur noch die Hälfte gegenüber den 70er Jahren. Wie viel in Westdeutschland? Sehr, sehr viel größer als im Osten. Doch, doch, doch, doch. Das, nein. Das ist da, da gibt es eine Ausgleichsrechnung. Der springende Punkt bei der ganzen Sache ist doch, dass wenn der Staat jetzt, sag mal, bezogen auf neue Situationen, wie beispielsweise im Technologiebereich, neue Ausschüsse braucht, neue Sachverständige oder eine neue Institution, wie beispielsweise, ich sag mal, platt ein Internetministerium, kostet ja Geld so ein Ministerium, ne? Dann geht das nicht. Das heißt, er kann selber gar nicht mehr durch diese Schlankheitsforderung auf neue Herausforderungen eingehen. Er kann zwar sagen, okay, das ist eine staatliche Aufgabe, das ist eine staatliche Regulierungsaufgabe, dafür brauchen wir eine Behörde, aber im Grunde ist ihm aufgrund dieser Verschlankungspolitik sind ihm da die Hände gebunden. Das kann an der Stelle nicht funktionieren. Jetzt mal ein Beispiel, was auch gefährlich ist, Rösler und so und Griechenland. Was hat Griechenland denn zu exportieren? Sonne und Wind. Und es gibt mittlerweile deutsche Unternehmen, die auf Initiative der Bundesregierung in Griechenland vorstellig werden und doch den Bürgerinnen und Bürgern Windparks vor die Nase setzen, ohne die Leute vor Ort in diesen Prozess mit einzubinden. Das heißt, es wird auch noch ein Widerstand erzeugt gegen wirtschaftlich und vor allen Dingen ökologisch sinnvolle Maßnahmen, dadurch, dass man im Grunde genommen müssten, ich sag's mal ganz platt, die Herrschaftsverhältnisse geändert werden. Wir wollen immer Kommunikationsnetze in Bürgerhand, Internet, Freifunk oder so. Ich sag's mal ganz provokant, die Energienetze gehören auch in Bürgerhand. Ja, ich wollte unbedingt noch zum Nachhaltigkeitsaspekt kommen, Cornelia, weil das ist ja für uns auch sehr wichtig. Wir haben ja bisher gesehen, dass alles nur in Geld gemessen wird, also im Wirtschaftswachstum. Und es gibt ja einige Bestrebungen, andere Faktoren da als Zielgrößen zu definieren, die uns auch bei Produktkennzeichnung und so weiter auch dem Verbraucher helfen könnten, auszuwählen. Also solche Produkte, die A, die Umwelt weniger schädigen oder die auch sozial verträglich hergestellt worden sind und. Um einfach die Strukturen von unten heraus, wie so in einer Graswurzelbewegung der Wirtschaft heraus, zu ändern, weil irgendwie kommen wir gegen das große Kapital ja nicht richtig an. Was können wir dazu noch sagen? Das sind doch wirklich auch Kernforderungen von uns Piraten. Ob das nun jetzt Kennzeichnungspflicht von Produkten ist, was ich eine gute Idee halte, oder halt dezentrale Energienetze in Nutzerhand. Ich denke, bei den Piraten ist das ja so, dass wir diese Idee der Gemeingüter wieder aufgreifen und wieder stark machen wollen. Und ich finde, das ist verloren gegangen. Und ich glaube, dass das ein Prozess ist, der vor allem ein Umdenken einer ganzen Generation bedarf. Und das wird die Generation sein, die nächste Generation, die jetzt, also jetzt wir und die nachfolgende Generation. Wir sind mit den Folgen konfrontiert, was eben diese marktliberale und neoklassische Theorie angerichtet hat. Wir sind großen Herausforderungen, müssen wir uns stellen, Umweltschäden, globalisierte Märkte, Finanzmärkte, die die Realwirtschaft diktieren, Finanzkrisen, soziale Krisen und wahrscheinlich auch auf Folge der Umweltschädigung, auch Umweltkatastrophen, Klimawandel. Das sind Probleme, die können wir nur global lösen. Und da brauchen wir ein Umdenken, wenn wir nicht die Menschen gegeneinander weltweit ausspielen wollen. Wenn wir natürlich denken, wir sind alle Individuen, die in Konkurrenz zueinander stehen, dann ist das schwierig. Aber ich glaube, dieses Umdenken passiert. Dieses Umdenken, dass wir viele Lösungsansätze gemeinsam stemmen können, dass es gut ist, wenn man selber mehr Verantwortung trägt auf der einen Seite, aber eben auch dann auf der anderen Seite was zurückbekommt. Nämlich Energienetze in Nutzerhand ist ein Beispiel. Hier hat man möglicherweise die Möglichkeit, einen Beitrag selber zu leisten, aber man profitiert eben auch davon. Man leistet nicht einen Beitrag und jemand anders profitiert davon. Die Idee ist ja, man schmeißt alles in einen Topf und jeder wird satt. Wir haben momentan die Situation, dass wir bereits 12 Milliarden Menschen weltweit ernähren können, wenn wir es wollen. Wir sind 7 Milliarden Menschen. Das heißt, wir könnten theoretisch fast doppelt so viele Menschen ernähren, wenn wir es wollten. Die Frage ist, wollen wir es? Oder wollen wir weiterhin in einer Wettbewerbsgesellschaft leben, die rein Gewinninteressen verfolgt oder eben den Menschen zurück in den Mittelpunkt rücken? Und ich denke, das ist ein Denkprozess. Und da sind Produktkennzeichnungen ein Schritt, aber eben dieser Ansatz, eine Vision für eine neue Politik und ein neues Zusammenleben zu formen, ist der andere. Sehr gut. Ich habe mich jetzt auch schon lange mit der ganzen Thematik beschäftigt und eins ist auffällig, dass im Laufe der letzten 100 Jahre am Beispiel der Energieerzeugung sehr interessant festgestellt werden kann, wie eine Wirtschaft aufgebaut ist und wie sie in einem Zusammenhang mit der Energieerzeugung zum Beispiel steht. Am Anfang ist es entdeckt worden, hat es lauter private Tüftler gegeben, war alles privat, dann hat es einen Konzentrationsprozess gegeben, dann gab die erste Weltwirtschaftskrise, dann hat der Staat gesagt, ihr seid damit schuld und die haben das dann verstaatlicht. Und dann sind diese großen Dinosaurier in staatlicher Hand gewesen und 30 Jahre später sind diese großen staatlichen Erzeuger dann in private Hände übergegangen, sind aber staatlich große Dinosaurier geblieben. Und jetzt haben wir vor kurzem die Entwicklung, dass wir einen Atomausstieg haben. Also aus diesen, und wir wollen ja auch aus den fossilen Trägern heraus bei Kohle und bei Erdöl und so weiter. Und jetzt ist wieder so ein Wendepunkt, wo bei der Energieversorgung deutlich wird, dass die dezentral organisiert werden kann. So wie wir Piraten das ja auch forcieren. Und das ist für mich ein Frühindikator, dass auch eine Wirtschaftspolitik sich wieder neu strukturieren wird. Also es ist in den 100 Jahren sehr schön festzustellen, wie da die Veränderungen so übereinstimmen. Korrelation ist noch keine Kausalität, das wissen wir, aber es ist doch ein sehr deutliche Hinweise. Ich möchte jetzt dem Publikum noch Möglichkeiten geben, ein paar Fragen zu stellen. Wird nicht mehr so viel Zeit haben, weil wir so viel später angefangen haben. Und immer eine Frage an einen Podiumsteilnehmer. Okay, also haben wir ein Mikro überhaupt dafür vorgesehen? Jetzt habe ich da irgendwas gemacht und wir haben gar kein Mikro zur Verfügung. Super, wir sind ja flexibel. Ja, ich habe eine Frage, die primär an den Herrn Wahl geht. Und zwar kam ja gegen Ende noch die Frage auf, mit mehr Fiskalpolitik vielleicht verwenden. Und Sie haben das Gespräch darauf gebracht, auf die Spekulation mit Staatsanleihen. Und haben das in sozusagen die Schuld dafür in die Schuhe der Globalisierung gegeben. Aber da würde ich doch die Frage stellen, es wird ja jetzt nicht mit den Staatsanleihen aller Staaten spekuliert, sondern es ist doch sehr auffällig, dass die Opfer eben gerade die Staaten sind, die in der Eurozone nicht mehr ihre eigene Währung haben. Das heißt, ist es nicht vielmehr so, dass der Verlust der, ich sag mal, monetären Souveränität, der Verlust der eigenen Währung der Punkt ist, bei gleichzeitigem Fehlen einer, ich sag mal, Schutzschicht, wie es zum Beispiel US-Bundesstaaten in Form der US-Bundesregierung haben? Das wäre meine Frage an Sie, wie Sie das sehen. Ja, das stimmt natürlich. Es gibt Staaten, gegen die wird nicht spekuliert. Gegen den US-Dollar wird zum Beispiel nicht spekuliert. Das hat wieder andere Gründe. Obwohl die Staatsverschuldung in den USA inzwischen 100% beträgt, der Yen ist mit 180 oder inzwischen sogar über 200% verschuldet, ist das auch nicht der Fall. Insofern haben Sie vollkommen recht. Es ist der Verlust dieser wichtigen Stellschraube, dass man am Wechselkurs, Verlust der Wechselkurshoheit, die das Ganze gemacht hat. Und das Ganze natürlich wiederum in Kombination damit, dass keine wirksamen Finanzmarktreformen durchgeführt worden sind, die den Spekulanten sozusagen das Handwerk legt. Ja? Also insofern kann ich Ihnen da nur zustimmen. Okay, kann ich sprechen. Dann habe ich eine Frage an Herrn Foucault. Ich habe ja eben schon ein bisschen wörtlich interveniert. Foucault, Entschuldigung. Und zwar eben die Gewerkschaften. Ne? Es wurde ja eben gerade darüber gesprochen, dass man hätte auch die Krise verhindern können oder dieses Ausmaß und so weiter. Und da fand ich, haben sich die Gewerkschaften sehr, sehr passiv verhalten. Sie haben sich ja auch mehr oder weniger auch, ich sag mal, an die SPD auch angedockt und so. Und da, und die SPD hat ja auch Hartz-IV-Programm, Schulder und so weiter, war ja auch der Neoliberalismus auch eingeleitet. Und die Gewerkschaften, die sitzen ja in Aufsichtsräten, auch gerade bei der Deutschen Bank. Sehen Sie da jetzt auch eine Chance, dass da die Gewerkschaften auch offener sind, auch für andere Parteien, auch mit denen konstruktive Programme zu entwickeln, um eben diese Krise nicht weiter ausdehnen zu lassen und da auch ein Meinungswechsel auch da drin ist. Gibt es sowas? Oder wird jetzt hier dieses Dreigestirn Sommer, Huber, Bsirske und so weiter, dass die mit ihrer Politik so weitermachen können? Oder gibt es auch in den Gewerkschaften da auch ein neues Umdenken? Also die Analyse, die Sie darstellen oder die Feststellung, kann ich überhaupt nicht teilen. Also wir stecken da nicht irgendwie unter einer Decke mit der SPD. Wir sind parteiunabhängig. Es gibt natürlich auch bei den Verdi-Mitgliedern und auch bei den Funktionären und so weiter unterschiedliche Präferenzen, ist völlig klar. Aber gucken wir uns einfach diese Verdi-Position, also die DGB-Position. Und da habe ich ja das zu unserem Thema Finanzmarktregulierung und Eurokrise unsere Einschätzung genannt. Zu dem Thema Mitarbeit in den, also wir werden natürlich auch unsere Position gegenüber der SPD, gegenüber den Grünen, hier bei den Piraten überall vertreten, natürlich auch mit Nachhaltigkeit vertreten. Also das ist selbstredend. Also wenn Kritik an Gewerkschaftsvorgehen, dann würde ich doch wirklich bitten, das konkret zu machen. Jetzt komme ich auf die Aufsichtsratsarbeit. Das habe ich jetzt als einen konkreten, ganz konkreten Hinweis, absolut ganz konkreten Hinweis empfunden und kann auch darauf antworten. In den Aufsichtsräten, wo wir vertreten sind, führen wir, ja, in der Deutschen Bank, ich war 20 Jahre im Aufsichtsrat der Commerzbank, und könnte aus dem Nähkästchen plaudern. Aber deshalb kann ich sagen, dort werden natürlich harte Diskussionen geführt, auf der Grundlage unserer Position, ganz klar. So, nur das kann man nicht mit dem Info rausgeben. Gestern hatten wir Aufsichtsratssitzungen, haben wir das und das vertreten. Das geht überhaupt nicht. Ja? So, und was die Finanzmarktkrise angeht, jetzt bringen wir das mal wieder in den Zusammenhang. Diese Finanzmarktkrise war über die Aufsichtsratsarbeit überhaupt nicht zu verhindern, wenn man das meint. Das hat ja selbst die Aufsicht, die Bankenaufsicht hat das ja sozusagen überhaupt nicht verhindern können, weil sie gar nicht die Kompetenzen hatte. Wir haben Deregulierung gehabt, die haben gar nicht die Kompetenzen gehabt, irgendwie einzuschreiten und sind dann eingeschritten, als es letztendlich schon zu spät war. Mit der IKB ging das ja los in Deutschland. Und deshalb sagen wir ja, wir müssen auch die Aufsicht stärken. Wir brauchen eine starke europäische Bankenaufsicht, nicht bei der EZB aus den genannten Gründen, sondern eben eine starke Aufsicht in Europa. Dazu gibt es ja diese EBA, diese europäische Bankenaufsicht, die wurde ja auch gegründet in Europa und die muss mit Kompetenzen ausgestattet werden, sodass die Möglichkeit hat, hier Krisen zu erkennen und einzuschreiten. Das sind ja in der Regel Branchen und wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen, die von der Aufsicht beobachtet werden müssen, die man, wenn man in einem Unternehmen steckt, so aufgrund der Unternehmensdaten gar nicht immer erkennen kann. Also hier ist der Unterschied zwischen Mikro- und Makropolitik zu sehen. Und deshalb sagen wir, wir brauchen, und wir sagen das ganz laut, wir brauchen eine ganz starke europäische Banken- bzw. Finanzmarktaufsicht, um solche Dimensionen von Krisen zukünftig zu verhindern. Letzte. Es ist leider die letzte Frage, weil wir haben, wie gesagt, schon Verspätung. Um 14.30 Uhr geht das nächste Panel schon los. Ja, hallo, mein Name ist Hans. Erste Frage wäre mal, gibt es hier im Raum Menschen, die schon mal verantwortlich ein Konzernunternehmen oder einen Teil eines Konzernunternehmens geführt haben? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich kann kaum den Dingen widersprechen, die Sie dort vorgebracht haben. Das ist alles richtig, aber es sind nur die Blätter. Es ist nicht die Wurzel des Übels. Die Wurzel des Übels heißt Shareholder Value. Und ob Sie im Finanzmarkt arbeiten oder in der Realwirtschaft, dann werden Sie an Ihren Budgets gemessen. Und ich kann Ihnen da gerne Beispiele aus meiner Berufspraxis sagen, denn ich habe 25 Jahre in Führungsaufgaben gearbeitet, unter anderem im Metro-Konzern. Habe da ganz schlimme Dinge erlebt. Und wenn Sie ein Budget machen und Ihnen bricht ein Kunde weg, der 30% Umsatz gemacht hat, dann sitzt Ihr Chef vor Ihnen und sagt, Sie haben ein Budget gemacht, ist mir scheißegal, wie Sie das erreichen, erreichen Sie es. Und dann suchen Sie nach Mitteln und Möglichkeiten, dieses Budget zu erreichen. Und diese Denke ist überall die gleiche. Dass sich die Finanzmärkte und die Realwirtschaft auseinanderentwickelt haben, liegt nur daran, dass sich in den Finanzmärkten die Dinge wesentlich schneller drehen als in der Realwirtschaft. Ist zum Beispiel ein Zeichen der Realwirtschaft, dass Großkonzerne mit ihren Finanzabteilungen zum großen Teil mehr Geld verdient haben als mit ihren Produktionsabteilungen. Das gilt für VW, das gilt für die Metro, das gilt für alle anderen. Und es wird dort auch eiskalt entschieden. Und es geht nicht um Menschen, es geht nicht um Soziales, es geht nicht um Verantwortung, es geht nur um das Ergebnis unterm Strich. Und wenn Sie als Manager gezwungen werden, Leute rauszuschmeißen und bekommen dadurch einen Nervenzusammenbruch, dann kriegen Sie die zynische Antwort, Sie müssen das nicht so persönlich nehmen. Also ich sehe, dass wir Sie als Referenten nächstes Mal auch einladen können. Wenn Sie jetzt doch bitte noch eine Frage stellen würden an einen der Panel-Teilnehmer, weil wir haben wirklich Zeitdruck ein bisschen. Nein, ich wollte eigentlich nur einen solchen Kommentar abgeben. Okay, der Herr Paul hat gesagt, er will antworten. Fragen zu dem, was Sie gesagt haben, habe ich nicht. Und es ist fast alles richtig, was Sie gesagt haben. Danke dafür. Moment. Hans, ich sag mal Hans, weil du dich so vorgestellt hast. Ich bin da wirklich, oder ich glaube, wir sind da ganz bei dir. Nur der springende Punkt, den wir Piraten uns und auch vielleicht andere im politischen Feld Aktive klar machen sollten, es ist noch nie irgendwo in der Welt irgendetwas zum Besseren gewendet worden auf der Basis eines ethischen Arguments. Das heißt, man sollte vielleicht als erstes so einen systemischen oder wie auch immer kybernetischen Ansatz pflegen und fragen, wie kriege ich dieses verdammte Scheißsystem stabil? Dann profitieren auch alle davon und dann kann man die Ethik ist immer gut, um einen persönlich zu motivieren, aber ist eigentlich nie irgendwie Aufhänger irgendeiner politischen, Veränderung gewesen. Die entscheidende Frage, die jetzt im Metro-Konzern und dem, was du erlebt hast, doch zu stellen wäre, ist man bereit, das Fristendenken, Shareholder Value ist ein kurzfristiges Denken, ne, zu ersetzen durch ein langfristigeres Denken. Das wäre eben die Frage, ob es politisch möglich wäre, das ist ein hässliches Wort, ich weiß es, aber für so etwas, sowas ähnliches wie Anreizsysteme zu schaffen, ohne gleich bei der marxistischen Planwirtschaft zu landen. Ein interessanter Punkt wäre es vielleicht, uns mal zu überlegen, in dem Zusammenhang das Wort Gemeinwohl und Gemeingüter und so ist hier schon öfter gefallen. Ich finde das auch super klasse, dass die Piraten offensichtlich die Einzigen sind, die sich um sowas kümmern. Ob man sich nicht mal überlegt, wir Menschen sind Freunde von Kooperation, es gibt aber auch diese Wettbewerbsidee, ob man nicht tatsächlich sich mal in einem politischen Programm Gedanken drüber macht, was aus dem Wettbewerbsgedanken ausgeklammert gehört in eine Gemeingüterversorgung. Das Erste, was mir einfiel, wäre die Altenpflege, weil Altenpflege lässt sich nicht über Wettbewerb optimieren. Und das andere ist, wo konkret können wir sowas wie Wettbewerb zulassen? Wettstreit der Ideen, Informations- und Wissensgesellschaft und doch so eine Konkurrenz machen. Das mit dem Shareholder-Value, da stimme ich dir völlig zu. Ich selber habe auch ein paar Aktien, ich weiß momentan gar nicht von wem, irgendwas aus diese DAX, Blue Chips oder was auch immer. Aber man sagt ja dem Anleger immer, lass es liegen, wenn es runtergeht. Das ist eine langfristige Geschichte. Nur hausintern offensichtlich bei Ihnen scheint es eine kurzfristige Politik zu sein. Dann wäre wirklich die Frage, und die muss ich auch offen lassen, wie kann man daran was drehen? Es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten. Ich wollte nur einen Satz wegen der Kürze der Zeit. Eine Möglichkeit von vielen ist, also völlig d'accord, das ist so, das ist richtig schlimm für die Arbeitsbedingungen, für die Beschäftigten, auch für die Manager. Eine Möglichkeit, dem Einhalt zu gebieten, ist, allen weiteren Privatisierungsbestrebungen, die es ja gibt, in der EU-Kommission, auch in Deutschland, Widerstand zu leisten und weitere Privatisierung zu vermeiden. Das ist eine Möglichkeit von vielen. Und ich nenne nur als konkretes Beispiel, was ja gut gelungen ist, ich denke auch mit eurer Unterstützung, ist das erste europäische Bürgerbegehren gegen die Privatisierung der Wasserwirtschaft. Das hat richtig gut geklappt. Und da haben wir alle viele Unterschriften gesammelt. Und da können wir alle drauf stolz sein. Ja, wir haben viele Themen leider nicht behandelt. Wir haben den Rechenfehler von Rogow vergessen, hat Paul gesagt. Wir haben das Freihandelsabkommen nicht. Aber wir haben noch viel Zeit in den nächsten Stunden und morgen auch noch. Und hoffentlich können wir da einiges davon nachholen. Ich bedanke mich bei allen Diskutanten hier auf dem Panel. Und ja, machen wir eine kurze Pause, dann geht's hier gleich weiter. Vielen Dank. Applaus